Erster, sie machten schöne Kleider. Die Kleider waren für den Dienst im Heiligtum. Sie machten Aarons heilige Kleider. Gott hatte es Mose gesagt. Zweiter, er machte das Schulterkleid. Es war aus Gold und blauem Stoff. Auch roter Stoff und feines Leinen waren dabei. Dritter, sie machten Goldplatten flach. Dann schnitten sie Goldfäden. Sie webten die Goldfäden in den Stoff. Es war blauer, roter Stoff und Leinen. Vierter, sie machten Schulterstücke an das Kleid. Diese Stücke waren fest verbunden. Sie waren an beiden Enden des Kleides. Fünfter, der Gürtel war auch aus Gold und Stoff. Er war wie das Kleid gemacht. Gott hatte es Mose gesagt. Sechster, sie bereiteten die Onyxsteine vor. Sie fassten sie mit Gold ein. Namen der Söhne Israels waren darauf. Siebter, er setzte die Steine auf die Schulterstücke. Sie sollten an Israel erinnern. Gott hatte es Mose gesagt. Achter, er machte auch die Brusttasche. Sie war wie das Schulterkleid gemacht. Es war aus Gold und schönen Stoffen. Neunter, die Tasche war viereckig. Sie war doppelt und eine Handbreit lang. Sie war auch eine Handbreit breit. Zehnter, sie setzten vier Reihen Edelsteine darauf. Die erste Reihe hatte Karneol, Topas, Smaragd. Elfter, die zweite Reihe hatte Karfunkel, Saphir, Jaspis. Zwölfter, die dritte Reihe hatte Hyazinth, Achat, Amethyst. Dreizehnter, die vierte Reihe hatte Chrysolith, Onyx. Sie waren mit Gold eingefasst. Vierzehnter, auf den Steinen waren Namen. Es waren die Namen der 12 Söhne Israels. Jeder Stein hatte einen Stammesnamen. Fünfzehnter, sie machten goldene Kettchen an die Tasche. Die Kettchen waren gedreht. Sechzehnter, sie machten zwei goldene Ringe. Sie befestigten die Ringe an der Tasche. Siebzehnter, sie befestigten die goldenen Kettchen an den Ringen. Die Ringe waren an den Enden der Tasche. Achtzehnter, die Enden der Kettchen kamen an die Schulterstücke. Sie waren vorne am Schulterkleid. Neunzehnter, sie machten zwei weitere goldene Ringe. Sie befestigten sie innen an der Tasche. Zwanzigster, sie machten noch zwei goldene Ringe. Diese kamen unten an die Schulterstücke. Sie waren über dem Gürtel. Einundzwanzigster, sie banden die Tasche mit blauen Schnüren fest. Sie war über dem Gürtel. Sie lag fest auf dem Schulterkleid. Gott hatte es Mose gesagt. 22. Er machte das Obergewand. Es war ganz aus blauem Stoff. 23. Die Halsöffnung war wie bei einem Panzerhemd. Sie hatte einen Saum. So konnte es nicht reißen. 24. Sie machten Granatäpfel an den Saum. Sie waren aus blauem, rotem Stoff und Leinen. 25. Sie machten goldene Glöckchen. Sie setzten die Glöckchen zwischen die Granatäpfel. 26. Ein Glöckchen und ein Granatapfel wechselten sich ab. Das war für den Dienst. Gott hatte es Mose gesagt. 27. Sie machten Leibröcke aus Leinen. Sie waren für Aaron und seine Söhne. 28. Sie machten auch Kopfbedeckungen aus Leinen. Und Hosen aus Leinen. 29. Sie machten den Gürtel. Er war aus Leinen und bunten Stoffen. Gott hatte es Mose gesagt. 30. Sie machten ein goldenes Stirnband. Darauf stand, heilig für Gott. 31. Sie machten eine blaue Schnur daran. Es kam oben an die Kopfbedeckung. Gott hatte es Mose gesagt. 32. Alle Arbeiten für das Zelt waren fertig. Die Israeliten taten alles. Sie taten es, wie Gott es Mose gesagt hatte. 33. Sie brachten das Zelt zu Mose. Es hatte Haken, Bretter, Säulen. 34. Sie brachten die Decken. Eine war aus Widderfellen. Eine andere war aus Sekofellen. Auch der Vorhang war dabei. 35. Die Lade mit ihren Stangen war dabei. Auch die Deckplatte. 36. Der Tisch mit seinen Geräten war dabei. Und die Brote. 37. Der goldene Leuchter war dabei. Er hatte Lampen und Öl. 38. Der goldene Altar war dabei. Das Salböl und der Weihrauch. Der Vorhang für die Zelttür war auch dabei. 39. Der Kupferaltar war dabei. Er hatte Stangen und Geräte. Das Becken mit seinem Gestell war auch dabei. 40. Die Vorhänge für den Hof waren dabei. Die Säulen und der Vorhang für das Tor. Seile und Pflöcke waren auch dabei. 41. Die schönen Kleider für den Dienst waren dabei. Aarons heilige Kleider. Und die Kleider seiner Söhne. 42. Die Israeliten machten die ganze Arbeit. Sie taten alles, wie Gott es Mose gesagt hatte. 43. Mose sah, dass die Arbeit fertig war. Sie hatten alles getan, wie Gott es sagte. Dann segnete Mose sie.